Beispiel. Ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Frankreich und bin 17 Jahre alt. 2a. Ich komme aus Italien. 2b. Ich wohne in Palermo und besuche das Gymnasium. 2c. Meine Lieblingsfächer sind Chemie und Biologie. 2d. Ich lerne Deutsch und möchte nach Deutschland fahren. 2e. Mein Hobby ist Lesen.